Kapitel 14 Dankbarkeit, Ihre Einstiegsdroge in die Großartigkeit. Wenn Sie dankbar sind, löst sich die Furcht in nichts auf und es entsteht Fülle. Anthony Robbins, Autor, Redner, Motivator, Lebensveränderer. Als ich ein Kind war, verlangten meine Eltern von meinen Brüdern, meiner Schwester und mir, uns förmlich am Telefon zu melden. Jennifer Sincero am Apparat? Das klang so, als würden wir zwischen dem Kampf ums Dreirad und dem Versuch, uns Luftballons in die Hose zu stecken, als Portiers arbeiten. Die Freunde meiner Eltern schwärmten am anderen Ende der Leitung immer, wie höflich die Sincero-Kinder doch seien. Ich dachte mir nichts weiter dabei, bis ich eines Tages zum allerersten Mal eine Freundin anrief und mit weit aufgerissenen Augen den Hörer umklammerte, als ich hörte, wie sie dranging. »Du darfst einfach Hallo sagen? Wissen deine Eltern das?« Für mich war das damals so unvorstellbar wie das Sch-Wort oder mit meinen Eltern gemütlich ein Glas Whisky zu trinken. Mein Staunen verwandelte sich schnell in Entsetzen, als ich herausfand, dass es nicht nur eine rebellische Freundin war, die so unbekümmert an den Apparat ging. Im Grunde taten das alle. Meine Eltern hatten uns offensichtlich einen groß angelegten Streich gespielt. Auf unsere Einwände hin bekamen wir nur das Übliche zu hören. Wenn ihr eure Telefonrechnung selbst bezahlt, könnt ihr euch melden, wie ihr wollt. So vergingen die Jahre und die Gewohnheit ließ unsere Entrüstung mit der Zeit verblassen. Ich weiß nicht mehr genau, wann die Meuterei stattfand, doch irgendwann gingen wir alle wie ganz normale Menschen ans Telefon. Vermutlich war es irgendwann nach der Scheidung, als meine Mutter größtenteils allein für uns vier Highschool-Kids verantwortlich war. Damals schaltete sie in den Überlebensmodus und die Telefonregeln fielen dem zum Opfer. Doch der generelle Anspruch an unser Benehmen blieb bestehen. Egal wie außer Rand und Band wir waren, wir blieben immer die höflichen Sincero-Kinder. »Kann ich Ihnen helfen, Officer?« »Vielen Dank, Officer.« »Ja, Sir, das ist mein Marihuana.« Die Wörter »Danke« und »Bitte« sind genauso tief in mein Gedächtnis eingebrannt wie das Tomatensoßenrezept meines italienischen Vaters und wie das Wissen, dass es nicht okay ist, andere umzubringen. Höflich zu sein war für mich immer eine Selbstverständlichkeit. Abgesehen davon, dass man sich wie ein guter Mensch fühlt, wenn man freundlich ist, bekommt man auch viel öfter, worum man bittet. Mit Unfreundlichkeit läuft's nicht so gut. Ich bin jedes Mal völlig verwirrt, wenn jemand, der älter ist als 5, unhöflich ist. Vor allem, wenn sich jemand nicht dafür bedankt, dass er etwas bekommen hat. Sei es von mir, anderen oder dem Universum im Allgemeinen. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, doch wenn sich jemand nicht bedankt, nachdem ich ihn mit irgendetwas versorgt habe, dann ist das für mich ein ebenso großes Versäumnis, als wäre er ohne Hose erschienen. Und das Universum empfindet ebenso. Wer keine Dankbarkeit empfindet, versperrt sich den Zugang zum Vorrat an Großartigkeit. Dankbarkeit ist jedoch weit mehr als nur gutes Benehmen. Umgangsformen sind Gewohnheiten. Dankbarkeit ist eine Geisteshaltung. Auf sein ordentliches Auftreten achten kann ja jeder. Doch ehrlich dankbar zu sein bedeutet, sich der vielen Wunder des Lebens bewusst zu sein und sie zu schätzen wissen. Denken Sie daran, wie es sich anfühlt, jemandem von Herzen dafür danken zu können, dass er etwas für Sie getan hat. Ihnen geht es wunderbar, weil Sie etwas Wertvolles bekommen haben und weil Sie sich bedankt haben. Auch Ihrem Gegenüber geht es wunderbar, weil er Ihnen etwas geben konnte und seine Bemühungen anerkannt werden. Wodurch Sie sich wiederum gut fühlen, wodurch er sich wiederum gut fühlt. Im Grunde könnten Sie gemeinsam den Rest Ihres Lebens damit verbringen, Dankesschreiben hin und her zu schicken. Und weil es Ihnen so gut tut, Dankbarkeit zu empfinden, erlangen Sie dadurch eine hohe Frequenz und stellen Kontakt zur Ursprungsenergie her. Sie glauben gar nicht, was Ihnen das an Macht verleiht, wenn es darum geht, weitere sich gut anfühlende Dinge und Erfahrungen in Ihrem Leben zu manifestieren. Wenn Sie statt dankbar aber enttäuscht, zornig, schuldbewusst oder gleichgültig auftreten, ist Ihre Frequenz niedriger und Ihre Verbundenheit mit der Ursprungsenergie leidet. Dann sind Sie weniger dazu in der Lage, weitere sich gut anfühlende Dinge und Erfahrungen in Ihrem Leben zu manifestieren. Es gibt viele wunderbare Möglichkeiten, sich gut zu fühlen, die Frequenz zu erhöhen und der Ursprungsenergie näher zu kommen. Doch richtig cool wird die ganze Dankbarkeitskiste erst hierdurch. Wenn Sie sich dankbar zeigen, wenden Sie positive Energie auf, die wieder auf Sie zurückfällt. Denn zu jeder Handlung gibt es eine gleichwertige wie eine gegenteilige Reaktion. Das macht den Manifestationsvorgang noch mächtiger. Es macht ja auch einen Unterschied, ob man sieht, wie jemand lacht oder ob man sieht, wie jemand wegen etwas, das man selbst gesagt hat, in Gelächter ausbricht. Ersteres löst normalerweise gute Gefühle aus und man lacht mit, was die Frequenz erhöht. Doch in der zweiten Situation begegnet man dem anderen nicht nur auf einer hohen Frequenz, sondern tauscht dort sogar Energie aus. Das Lachen ist eine Art Dank dafür, dass man etwas Lustiges gesagt hat. Daher strahlt es noch mehr Kraft und eine stärkere Verbindung aus. Und so erklärt es Wallace Wattles in »Die Wissenschaft des Reichwerdens«: Ohne Dankbarkeit kannst du nicht viel Kraft ausüben, denn es ist die Dankbarkeit, die dich mit Kraft in Verbindung hält. Ohne Dankbarkeit sind sie praktisch machtlos. Große Worte, Wattles. Wenn Sie aktiv dankbare Energie ausstrahlen, kehrt sie zu Ihnen zurück. Mit jedem Austausch nähern Sie sich der Ursprungsenergie und erhöhen Ihre Frequenz, bis Sie zu der Erkenntnis gelangen, dass Sie aus dem gleichen Material sind wie die Ursprungsenergie und dass Sie Ihre Realität bewusst oder unbewusst selbst erschaffen haben, aus dem unendlichen Alles und Nichts heraus. Dankbarkeit führt Sie zu der Einsicht, dass Sie nicht nur die Macht haben, Ihre Wünsche zu manifestieren, sondern dass Sie diese Macht sind. Was im Grunde bedeutet, dass Dankbarkeit der Ursprungsenergie gegenüber auch Dankbarkeit sich selbst gegenüber ist. Und das führt zurück zum wichtigsten aller Prinzipien: Selbstliebe. Tada! Je konstanter Sie dankbar sind und sich auf das konzentrieren, was gut ist, desto stärker ist Ihre Verbindung zur Ursprungsenergie. Desto schneller und müheloser werden Sie das bisher Unsichtbare in Ihrer Realität manifestieren können. So allmächtig ist die Dankbarkeit. Doch es kommt noch besser. Dankbarkeit stärkt auch Ihren Glauben. Glauben bedeutet, so kühn zu sein, an das noch nicht Gesehene zu glauben.